Ja, ich freue mich ganz stark, dass wir heute einen Referenten haben, den ich persönlich schon sehr lange kenne und schätze. Als Historiker freut man sich immer, wenn man einen Juristen hat, der einem juristische Fachthemen auf eine Art und Weise nahe bringt, dass es zum einen Spaß macht zuzuhören, dass man zum anderen damit rausgeht und das Gefühl hat, man hat jetzt so ungefähr wieder ein bisschen mehr Grundverständnis auch und ein bisschen mehr Rechtsgefühl entwickelt. Der, von dem hier die Rede ist, ist Wolfgang Behlert. Wolfgang Behlert ist Jurist und Rechtssoziologe in Jena, ist dort Professor für Recht und Gesellschaft an der Ernst-Appel-Fachhochschule. Ich habe ihn am Anfang gefragt, was kann ich noch erzählen zu deiner Biografie. Was er mir gesagt hat, ist, er hat eigene Migrationserfahrungen, immerhin durch einen Studien- und Forschungsaufenthalt in Polen und eine Gastprofessur in Österreich. Das wäre vielleicht noch zu seiner Biografie zu nennen. Ich kenne ihn als einen sehr engagierten Experten, jemanden, der das, was er an Wissen hat, auch immer bereit ist einzubringen in Organisationen, in NGOs, in kleine lokale Initiativen. Und das ist das, was ich sehr stark an ihm schätze, dass er sozusagen seinen fachlichen Hintergrund auch praktisch einbringen kann und da trotzdem immer auch eine kritische Distanz zu dem Geschehen, zu den Aktivitäten bewahrt und dadurch immer auch sehr hilfreich ist für diejenigen, die sich da engagieren. Dabei will ich es eigentlich fast schon belassen in der Vorstellung. Vielleicht einen Satz noch, was ich sehr an ihm schätze. Er schafft es immer, einen Spagat hinzubekommen, auf der einen Seite sehr differenziert Themen zu bearbeiten, auf der anderen Seite doch auch pointiert zu sein, in dem, was er vorträgt. Das spiegelt sich so ein bisschen schon in dem Titel seines Vortrags heute wieder, der da heißt, die rechtliche Anerkennung des Anderen oder institutionalisierte Ausgrenzung des Fremden, der Double Talk des Zuwanderungsrechts. Ja, vielen Dank, Wolfgang Behlert, dass du heute da bist und ich überlasse dir die Bühne. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung, Marco. Ich werde jetzt sozusagen wahrscheinlich gezwungen sein, alles zu tun, um diese Vorschusslorbeeren zum Welken zu bringen. Mal sehen, wie das wird. Ich freue mich, wie auch immer, sehr, sehr darüber, dass Sie hier sind, sich das anhören wollen. Viele von Ihnen, habe ich im Vorfeld jetzt nochmal erfahren, studieren an der Willy Brandt School of Public Policy. Den komme ich, glaube ich, mit der Art und Weise meiner Darstellung heute ein bisschen entgegen, weil ich doch sehr, sehr stark eine verfassungsrechtliche Perspektive auf dieses Thema wählen möchte. Im Grundrechtekatalog des Grundgesetzes unterscheiden die Verfassungsrechtler für gewöhnlich zwischen Bürgerrechten oder auch deutschen Rechten, werden sie manchmal genannt, also Rechten, die nur Staatsbürger innehaben, und Menschenrechten. Manchmal wird auch dann von sogenannten Jedermannsrechten gesprochen. Solche deutschen Rechte sind beispielsweise das Recht auf Versammlungsfreiheit in Artikel 8, das Recht auf Vereinsfreiheit in Artikel 9, das Recht auf Freizügigkeit in Artikel 11 oder das Recht auf Berufsfreiheit in Artikel 12. Man erkennt diese deutschen Rechte an den Formulierungen. Es heißt dann, alle Deutschen haben das Recht, sich friedlich und gewaltfrei zu versammeln, beispielsweise. Auch die Jedermann-Rechte erkennt man an ihren Formulierungen. So heißt es dann, jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern, oder alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Oder eben auch, die Würde des Menschen ist unantastbar. Man kann darüber streiten, ob eine solche Unterscheidung zielführend ist, ob sie angemessen ist, ob sie konsistent ist. Sie ist möglicherweise nicht schlüssig, weil die Begründung für diese Unterscheidung soll ja darin liegen, dass die Menschenrechte den Menschen in seinem Menschsein bestimmt, während die Bürgerrechte eher auf das Verhältnis zwischen Staat und Staatsbürger abstellen. Also sozusagen die Nichtstaatsbürger diese Bürgerrechte, diese deutschen Rechte gar nicht benötigen würden zur Realisierung ihrer sozialen Existenz und ihrer politischen Existenz, Gemeinwesen. Das scheint mir nicht ganz überzeugend, denn wenn Sie beispielsweise an das Recht auf Freizügigkeit denken, ich habe es erwähnt, als ein deutschen Recht, so finden Sie dieses Recht auf Freizügigkeit in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung als Menschenrecht und nicht als Recht von Staatsbürgern beispielsweise geregelt. Die Unterscheidung ist möglicherweise auch nicht besonders konsistent, weil einerseits Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz eine Ungleichbehandlung wegen Abstammung, Ethnie, Sprache, Heimat oder Herkunft verbietet. Andererseits beispielsweise Artikel 9 sagt, alle Deutschen haben das Grundrecht auf Vereinsbildung. Also was nun, Gleichbehandlung oder nicht? Für Verfassungsrechtler, das ist klar, ist das kein Problem, für Juristen darf es keine Probleme geben. Für Verfassungsrechtler ist das kein Problem. Sie sagen dann, Artikel 3 Absatz 3 wird durch Artikel 9 verdrängt. So heißt das dann. So einfach ist das. Wie gesagt, man kann das alles erörtern, wenn man möchte. Man muss es aber nicht unbedingt. Man muss es deshalb nicht, man muss deshalb diese Unterscheidung zwischen Menschenrechten und Jedermannrechten zumindest aus einer Wirklichkeitssicht heraus nicht unbedingt nachgehen, weil seit Jahr und Tag der Verfassungswirklichkeit entnommen werden kann, dass auch die sogenannten Menschenrechte oder Jedermannsrechte für Menschen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, erkennbar anders gelten als für Deutsche. Denn es ist nicht so, dass die Würde des Menschen wirklich unantastbar wäre. Zwar gelten die Menschenrechte, die Menschenwürde zumal, als unantastbar. Und doch zeigt ihre Geschichte eine Geschichte ihres permanenten Entzugs, einer permanenten Entrechtung, wie Giorgio Agamben das formuliert. Für Agamben hat es etwas mit der Funktion von Menschenrechten für die moderne Gesellschaft zu tun, denn die souveräne Macht, von der seit Kant gesprochen wird, hat ihr eigentliches, ihr natürliches, in Anführungsstrichen, Fundament im Nationalstaat. Die Menschenrechte, so Agamben, formulieren den Übergang von der Souveränität des Königs von Gottes Gnaden zur nationalen Souveränität. Deshalb kommen diese Rechte, die Menschenrechte, den Menschen nur unter einer Voraussetzung zu, einer Voraussetzung, die aber niemals ans Licht kommen darf. Die Voraussetzung lautet, er muss Staatsbürger sein. Wagen wir also einen Blick in die Verfassungswirklichkeit. Die persönliche Freiheit ist, neben der Freiheit des Eigentums, das darf nie vergessen werden, die persönliche Freiheit ist der zentrale Verfassungswert bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaften. Eine Beschränkung von Freiheit ist nicht nur an ganz enge rechtliche Voraussetzungen gebunden, Gesetzesvorbehalt, Richterprivileg, also Freiheit darf nur aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden, darf nur durch einen Richter angeordnet werden, sondern Freiheitsentzug, das Eingriff in die Freiheitsrechte, ist gleichzeitig geknüpft an gravierende materielle, tatsächliche Sachverhalte, beispielsweise die Begehung einer hinreichend schweren Straftat, für die man ins Gefängnis muss, oder auch der dringende Tatverdacht oder die Fremd- oder Selbstgefährdung bei psychisch Kranken beispielsweise würde einen Freiheitsentzug rechtfertigen. Es gibt noch ein paar andere Sachen. Also im Infektionsschutzgesetz ist es, glaube ich, so, dass jemand, der an Lungenpest leidet und nicht freiwillig sich in Quarantäne begibt, auch da hingebracht werden kann. Aber dann haben wir den Überblick eigentlich auch schon geschafft. Wie sieht es aber beispielsweise bei Flüchtlingen und Asylsuchenden aus? Ich will mal ein bisschen ausholen aus aktuellem Anlass. Denn in der vergangenen Woche haben die Staaten der EU voller Stolz verkündet, dass sie es nunmehr geschafft hätten, über ein einheitliches Asylrecht zu verfügen. Abgesehen davon, dass das nach wie vor nicht so ganz stimmt, geschafft hat man zumindest folgende Dinge. Man hat die Ihnen wahrscheinlich bekannte, ich will das nicht alles im Einzelnen referieren, die Ihnen wahrscheinlich bekannte Dublin-Verordnung novelliert. Sie wird künftig wohl Dublin III heißen. Also die Verordnung, die also den einzelnen Staaten zuweist, die festlegt, welcher Staat für welches Asylverfahren zuständig ist und die vor allen Dingen diesen Grundsatz des One-Chance-Only-Prinzips umsetzen soll. Man hat eine Verfahrensrichtlinie geschaffen, die einheitliche Standards beim Asylverfahren schaffen soll, beziehungsweise man hat sie nicht geschaffen, sondern man hat sie auch novelliert. Sie soll einheitliche Standards schaffen, was sie erkennbar, heute schon erkennbar nicht tun wird. Ich sage dazu noch gleich etwas. Die Qualifikationsrichtlinie gehört dazu, die ist aber schon seit Ende 2011 fertig, die Qualifikationsrichtlinie, die also die Aufnahmekriterien für die Anerkennungskriterien für Flüchtlinge formuliert, und man hat eine sogenannte Aufnahmerichtlinie installiert. Diese Ausnahmerichtlinie schreibt zwar gemeinsame Standards für die Unterbringung und die Lebensbedingungen von Flüchtlingen vor. Das sind aber nur Rahmenbedingungen, das heißt Mindestbedingungen, Höchstbedingungen, die deswegen nicht notwendigerweise einheitlich zur Anwendung kommen sollen. Angesetzt hatte ich bei der Problematik Eingriffe in Freiheitsrechte. Diese Richtlinie, diese Aufnahmerichtlinie, legt nämlich jetzt in ihrem Artikel 8 auch fest, in welchen Fällen Asylantragsteller inhaftiert werden können. Ich zitiere daraus. Ich zitiere nicht wörtlich, um Sie zu schonen. Inhaftierung ist möglich, um die Identität oder Staatsangehörigkeit festzustellen. Sie ist möglich, wenn Beweismittel gesichert werden sollen, die sich auf einen Asylantrag oder auf einen Antrag auf internationalen Schutz stützen und die anders nicht gesichert werden könnten. Schwer zu verstehen, auch wenn man es in vernünftigem Deutsch vorträgt. Inhaftierung soll möglich sein im Rahmen eines Verfahrens über ein Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet. Im Klartext, in dem Moment, wo jemand um Asyl nachsucht, kann er sofort inhaftiert werden, was einige Länder praktizieren, Griechenland, Großbritannien. Er soll inhaftiert werden können, wenn er nachweislich nur einen Asylantrag stellt, um nicht abgeschoben zu werden. Also eine Aufenthaltsgenehmigung ist abgelaufen, die Ausreise steht an und jetzt wird ein Asylantrag gestellt, dann soll eine Inhaftierung möglich sein. Inhaftierung soll weiter möglich sein aus Gründen der nationalen Sicherheit und der öffentlichen Ordnung und in den Fällen, in denen ein Asylsuchender in ein anderes EU-Land, das für ihn zuständig ist, im Rahmen dieser Dublin-Verordnung überführt werden soll. Ich will das gar nicht weiter kommentieren, weil ich meine, dass das für sich spricht. Das, lassen Sie mich das wirklich ironisch so sagen, das Prunkstück des europäischen Asylrechts freilich ist die Eurodac-Verordnung, die ich bewusst noch nicht erwähnt habe, weil ich es mir zum Schluss aufheben will. Nein, freuen Sie sich nicht zu früh zum Schluss dieses Gedankens. Nach ihr wurden schon bisher Flüchtlinge daktyloskopisch erfasst, um beispielsweise anhand der Fingerabdrücke nachprüfen zu können, ob sie in einem anderen EU-Land schon mal einen Asylantrag gestellt haben. Also wieder dieses One-Chance-Only-Prinzip. Das heißt also, diese Fingerabdrücke bekamen sämtliche Ausländerbehörden der EU zur Verfügung. Jetzt, nach der Novellierung, bekommen die auch die Polizei sämtlicher EU-Länder zur Verfügung. Das heißt, im Klartext, jeder einzelne Asylbewerber, jeder einzelne Flüchtling wird durch dieses Verfahren potenziell zum Tatverdächtigen gemacht. Das heißt, wenn irgendwo eine Straftat begangen wurde, ein verwertbarer Fingerabdruck gefunden wurde, kann der erstmal durch diese Eurodac-Datei durchgeschickt werden, um zu gucken, ob vielleicht zufällig ein Flüchtling der Straftäter war. Flüchtling, der in Irland, Griechenland oder sonst irgendwo lebt. Die Liste ließe sich, die meisten hier wissen es, deswegen will ich mich nicht so lange dabei aufhalten, die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Asylbewerberleistungsgesetz. Hier hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 18.07.2012 festgestellt, dass die Leistungen in ihm evident, Zitat, evident unzureichend sind, um ein menschenwürdiges Existenzminimum zu sichern. Also hier, um ein menschenwürdiges Existenzminimum zu erreichen. Das Sachleistungsprinzip im Asylbewerberleistungsgesetz ist immer noch nicht beseitigt. Es besteht weiterhin für Asylbewerber die Verpflichtung, in Gemeinschaftsunterkünften zu leben. Ich arbeite gerade mit einer Projektgruppe zusammen, in der mir gestern, Sie müssen einmal so einen Fall vorstellen, auch aus Ihrem Praktikum, ist gestern folgender Fall vorgestellt worden. Es handelt sich um eine Roma-Familie, die hier in Thüringen untergebracht ist, übrigens in einem, das soll jetzt nicht der Punkt sein, in einem sehr gut geführten Asylbewerberheim, einer sehr gut geführten Unterkunft, aber eben den Vorschriften unterliegend, eine Familie, bestehend aus einer Großmutter, die einen Schlaganfall erlitten hat, einem Vater, der einen Herzinfarkt und Hirninfarkt hatte, einer Mutter, die schwer depressiv ist, und einem 15-jährigen Kind, das Schulverweigerer ist. Die leben zusammen in einem Zimmer. Ja, also. Nochmal zum Thema Menschenwürde. Die Residenzpflicht gehört nach wie vor hier zu dieser Thematik, denn erstens ist es natürlich skandalös, wie lange die Thüringer Landesregierung gebraucht hat, um eine Lösung zu schaffen. Und zweitens ist es geradezu peinlich, welche Ausnahmetatbestände in diese Lösung dann noch so eingebaut worden sind. Dass die Geltung von Menschenrechten bei Bürgern ohne deutsche Staatsangehörigkeit immer wieder auch in Frage gestellt werden kann, zeigt sich aber auch darin, dass die Inanspruchnahme von Sozialleistungen, nein, das ist sogar falsch formuliert, nicht die Inanspruchnahme von Sozialleistungen, sondern es genügt das bloße Vorliegen der Voraussetzungen dafür, dass eine Leistung in Anspruch genommen werden könnte. Also Einkommenslosigkeit. Dass also das Vorliegen dieser Voraussetzungen für Sozialleistungen, etwa nach SGB II, SGB XII, Wohngeld oder auch materielle Leistungen nach SGB VIII, regelmäßig einen Verweigerungsgrund für die Erteilung eines Aufenthaltstitels bedeuten. Das heißt, wir haben hier eine Situation, in der dadurch, dass eine rechtmäßig erbrachte und sozialstaatlich gebotene Leistung erbracht wird, ein rechtlicher Nachteil erwächst, demjenigen, der diese Leistung in Anspruch nimmt. Praktisch bedeutsam wird es vor allen Dingen bei der Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis, § 8 Absatz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Nummer 1 Aufenthaltsgesetz für diejenigen, die es ganz genau wissen wollen, also auch Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, ein Jedermannsrecht, das für Ausländer nicht in gleicher Weise gilt wie für Inländer. Das betrifft dann natürlich auch das Sozialstaatsgebot aus Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz, ganz folgerichtig. Und schließlich möchte ich auch Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz nennen, der nicht nur die deutsche Familie unter seinen Schutz nimmt, sondern die Familie. So steht es dort. Und im Übrigen ist die Familie nochmal unter den Schutz von Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention genommen und dennoch kann der Nachzug des ausländischen Ehegatten davon abhängig gemacht werden, dass er nicht auf bestimmte Leistungen angewiesen ist, dass genügend Wohnraum vorhanden ist, also der Ehepartner, der schon da ist, einen genügend großen Wohnraum zur Verfügung hat und so weiter und so fort. Dies ließe sich fortsetzen, etwa dahingehend, dass es nicht deutschen Bürgern ausdrücklich gestattet wird, sich politisch zu betätigen. Das heißt also, das, was wir vom sogenannten mündigen Bürger, vom aufgeklärten Bürger, vom aktiven Staatsbürger erwarten, geradezu erwarten, dass er politisch reflektiert, politisch eingreift, politisch partizipiert, politisch teilnimmt an dem, was in der Gesellschaft passiert und im Staat passiert. Das wird dem nichtdeutschen Staatsbürger ausdrücklich sozusagen im Wege des Gnadenerweises in § 47 Aufenthaltsgesetz erlaubt. Wie muss man das bewerten? Zunächst denke ich schlicht dahingehend, dass das Recht hier die Funktion erfüllt, die es in modernen Gesellschaften generell zu erfüllen hat, die zumindest in modernen Gesellschaften im Vordergrund stehen. Das Recht hat mit Sicherheit mehrere Funktionen, aber diese Funktion, von der ich hier spreche, ist die, eine Gesellschaft zu steuern, also politische Zwecke mittels des Mediums Gesetz und Recht anzustreben und zu verwirklichen. Zuwanderungsrecht ist also, wie auch § 1 Aufenthaltsgesetz das klar formuliert, Zuwanderungssteuerungsrecht aus der Interessenlage der aufnehmenden Gesellschaft hinaus. Dies genau führt aber im Ergebnis in die Situation, die ich im Titel des Vortrages als Double Talk bezeichnet habe, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Zunächst wird migrationspolitisch ganz klar zwischen erwünschter und nicht erwünschter Migration unterschieden. Vor allem nicht erwünschte Migranten hängen häufig im toten Winkel der Menschenrechtsoptik. Sie sind häufig nicht imstande, ihre Rechte selbst zu artikulieren, selbst geltend zu machen. Um sie kümmern sich, und darauf ist der Staat eingestellt, die humanitären Organisationen und die Polizei. Jedoch auch hinsichtlich der sogenannten erwünschten Migration, das ist im Wesentlichen die staatlich regulierte und genehmigte Arbeitsmigration, herrscht eine erhebliche Unsicherheit. Das Trauma, ich glaube, man kann da wirklich von einem gesellschaftlichen Trauma sprechen, der Gastarbeiterphase und der sozialen Folgen ausgeblendeter Integrationsnotwendigkeiten in dieser Zeit scheint hier vorzuwirken. Viele einzelne Schritte der rechtlichen Steuerung von Arbeitsmigration gehen in eine richtige Richtung, ohne dass das eigentliche Problem angepackt wird. Immer wieder werden richtige Maßnahmen auf halbem Wege abgebremst, zurückgenommen, gehen Funktionalitäten und Dysfunktionalitäten sozusagen Hand in Hand. Zum Beispiel haben wir mittlerweile, lange genug hat es gedauert, eine klare Aufenthaltsregelung für langjährig geduldete Jugendliche. Muss ich jetzt erklären, was eine Duldung ist? Melden, wenn ich es erklären soll. Niemand. Sehr gut. Die Eltern dieser Jugendlichen bleiben aber beispielsweise auf der Strecke. Also man schafft eine Möglichkeit für für gut integrierte Jugendliche einen verfestigten Aufenthaltstitel zu erhalten und nimmt es in Kauf, sie dabei von ihren Familien zu trennen. Ein Aufenthaltstitel zum Zweck der Erwerbsarbeit im Anschluss an das Studium. Lange genug hat es gedauert, dass es den überhaupt gibt. Es war wirklich der Irrwitz über die Jahrzehnte hinweg, dass Menschen in der Bundesrepublik studieren konnten und nach dem Studium nach Hause fahren mussten und nicht das, was das Bildungssystem auch in sie investiert hatte, wieder durch die Gesellschaft abgerufen werden konnte. Ja, das ist geregelt, ist sogar mittlerweile in einer relativ großzügigen Regelung aufgegangen. Es besteht aber weiterhin sofort auch eine Restriktion in diesem Zusammenhang. Die Bedingung ist nämlich dafür, dass man also während, dass die Tätigkeit, die man nach dem Studium aufnimmt, der hier erworbenen Qualifikation entspricht. Ich rate also Ausländern dringend davon ab, Germanistik oder Geschichte zu studieren. Ja. Weil Taxifahren würde nicht genügen. Positiv zu bewerten sind die nunmehrige Anerkennung von mitgebrachten beruflichen Abschlüssen oder auch im Rahmen von Projekten des Europäischen Sozialen Flüchtlingsfonds zur Förderung von Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen geschehene Ausbildungen. Aber allein das Verständnis von Integration, wie es im Aufenthaltsgesetz präsent ist, beweist, dass das Recht auch hier nicht in Richtung einer Gestaltung einer insofern pluralen Gesellschaft. Mit pluraler Gesellschaft meine ich jetzt nicht eine Pluralität von politischen Positionen und Meinungen, sondern eine Pluralität von auch teilweise ethnisch und religiös reflektierten Lebensentwürfen. Das Zuwanderungsrecht ist vielmehr immer dort, wo es Zuwanderung ermöglichen will, eben aufgrund dieses antiquierten Verständnisses von Integration, die es damit transportiert, immer dort, auch wo es also Integration ermöglichen will, strukturell auf Unterscheidung eingestellt. Es sortiert und schichtet einmal die Fremden von der Aufenthaltsgestattung bis zur Niederlassungserlaubnis und es unterscheidet sie vor allem von den eigenen. Ein menschenrechtlicher Anspruch ist damit aus meiner Sicht von vornherein aufgegeben. Recht ist und bleibt im Ergebnis damit ein bevorzugtes Steuerungsinstrument von Exklusion. Recht, Zuwanderungsrecht, auch dort, wo es Integration behauptet, schließt aus, weil es ja sagt als erstes, du bist der andere, du musst so werden, wie wir sind. Das kann jedoch nicht ohne Folgen bleiben und das bleibt nicht ohne Folgen. Denn wenn Migranten durch das Recht an den Rand der Gesellschaft verwiesen werden, ermöglicht dies gesellschaftliche Diskriminierungspraktiken und schafft dies Diskriminierungstatbestände. Und zwar Diskriminierungstatbestände, die dann von der einheimischen Bevölkerung als normal angesehen werden, weil sie ja sozusagen rechtlich verfügt sind. Für sie, für die einheimische Bevölkerung, ist es weitgehend plausibel, dass Fremde anders behandelt werden als Einheimische. Die rechtliche Megadiskriminierung anhand der Staatsbürgerschaft verflüssigt sich dann in ethnische, religiöse Diskriminierungen, von dort aus in institutionelle und organisatorische Diskriminierungen und von dort wieder zurück in das Recht. Beispiele sind sicherlich aus der Praxis viele bekannt. Ich will nur ein paar anreißen, gerade weil einige von Ihnen auch immer wieder diskutiert werden und ich da auch jetzt aus meiner eigenen Sicht nichts Neues beizutragen habe. Ich will es einfach trotzdem bloß mal kurz ansprechen. Das deutsche Schulsystem. Es verfügt über einen monolingualen, Deutschland- und Europa-zentrierten Kontext. Die Eingangsdispositionen von Migrantenkindern, das heißt die sprachlichen Dispositionen, die religiösen, die kulturellen und die moralischen Eingangsdispositionen von Migrantenkindern, werden dann durch einen Ansatz der Differenzblindheit, denn auch die Gleichbehandlung von Ungleichem ist eine Form von Diskriminierung. Die Eingangsdisponiertheiten von Migrantenkindern also werden auf diese Weise auf immer höherem Niveau reproduziert. Ich habe Ihnen vorhin diese Familie geschildert in der Gemeinschaftsunterkunft. Das 15-jährige Mädchen ist Analphabetin. Das heißt, sie kann nicht nur nicht Deutsch schreiben, sondern sie kann auch in ihrer Heimatsprache nicht schreiben und nicht lesen. Allerdings ist in Deutschland Schulpflicht und es besteht auch die Pflicht, in die entsprechende Klassenstufe einzustufen. Also besucht dieses Mädchen eine 8. Klasse. Ja. War noch nie in ihrem Leben in der Schule. Besucht eine 8. Klasse. Und rennt dort immer weg, weil sie sich aus nachvollziehbaren Gründen wahrscheinlich nicht so besonders wohl fühlt. Und das kann der ganzen Familie zum Verhängnis werden, weil sie ist so der Integrationsgarant. Wenn sie es schafft, kann vielleicht die ganze Familie da bleiben. Wenn sie es auch nicht schafft, müssen sie vielleicht alle zurück. Ein anderes Beispiel, das ich Ihnen noch vortragen möchte, verdanke ich Paul Mecheril, dem wahrscheinlich wichtigsten Migrationspädagogen der Bundesrepublik, der folgendes Beispiel aufschreibt, nicht erzählt, sondern aufschreibt, in der wörtlichen Rede des Betroffenen. Also, ich habe insofern ein Problem gehabt, dass ich mit 6 Jahren nach Deutschland kam, kein Deutsch gesprochen habe und eingeschult wurde. Und aufgrund der mangelnden Sprache sollte ich zur Sonderschule geschickt werden. Und dann hat sich meine Mutter dagegen gewehrt, hat mir das bisschen Deutsch, das ich konnte, beigebracht. Im 4. Schuljahr wurde mir gesagt, also, es ist nur die Hauptschule möglich, okay? Ab auf die Hauptschule und dann ging es halt 5., 6., 7. Klasse. In der 7. war ich halt Klassenbester, in der 8. war ich Stufen- und Jahrgangsbester und nach der 10. Klasse bin ich auf das Gymnasium gegangen. Habe mein Fachabitur gemacht und jetzt will ich nicht auf mich zeigen, aber ich glaube, ich wäre jetzt nicht an der Stelle, wenn ich auf die Sonderschule gekommen wäre. Ich würde da vielleicht irgendetwas feilen oder so, sagt er. Diskriminierung, ich will das dort noch kürzer machen, findet auch in anderen Lebensbereichen statt, insbesondere in den Bereichen Arbeit, Stichwort gleicher Lohn für gleiche Arbeit, vor allen Dingen aber auch Stichwort Nachrangigkeitsprüfung, insbesondere für Flüchtlinge. Weiß nicht, ob jeder von Ihnen schon gehört hat und weiß, worauf es, was es damit sich auf sich hat. Asylbewerber und auch geduldete Personen haben jetzt, das ist immerhin wieder ein Fortschritt, den man wirklich verzeichnen muss und den man auch melden soll, nach 9 Monaten Aufenthalt, früher waren das mal 2 Jahre, jetzt ist man auf 9 Monate runtergekommen, nach 9 Monaten das Recht an Erwerbstätigkeit nachzugehen. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sich kein Deutscher oder EU-Bürger oder andersweitig privilegierter Ausländer mit verfestigten Aufenthaltstitel für diese Stelle meldet. Das heißt, es muss eine sogenannte Nachrangigkeitsprüfung gemacht werden. Wenn Sie sich das praktisch vorstellen, ist es so, dass derjenige, der so eine Stelle zur Verfügung hätte, jetzt nachweisen müsste, dass niemand anders dafür in Frage kommt und dann würde der Asylbewerber, der Flüchtling, der Geduldete, von dem man ja erwartet, dass er einer Erwerbstätigkeit nachgeht, weil sonst bekommt er keinen Aufenthaltstitel, dann kann der die also bekommen. Ehe diese Prüfung freilich durchgelaufen ist, wird die Stelle besetzt sein, weil der Arbeitgeber meistens nicht über die Zeit verfügt, die es braucht, bis diese Prüfung abgelaufen ist. Ja. Was ist das Resultat? Natürlich das Abdrängen in die Schattenwirtschaft. Das Thema Wohnen schließlich noch. Es gibt da sehr, sehr genaue Erhebungen dazu, dass Nicht-Deutsche oder auch, ich sag das mal so, Personen mit erkennbarem oder vermeintlich erkennbarem Migrationshintergrund, weil ihre Haut vielleicht dunkler ist als die anderer, daran kann man ja nicht erkennen, welche Staatsangehörigkeit sie haben, beispielsweise, dass diese Menschen signifikant über weniger Wohnraum verfügen, Quadratmeter pro Familienmitglied, und dieser Wohnraum zugleich schlechter und teurer ist als der Wohnraum von Einheimischen. Warum? Weil insbesondere in Großstädten, in deutschen Großstädten, ein sogenannter Ausländeraufschlag genommen wird. Das heißt, man kennt die Not der Menschen, dieser Menschen, einen Wohnraum zu finden, sehr, sehr genau, und sagt, wenn du die Wohnung haben willst, musst du mehr bezahlen als Einheimischer beispielsweise. Das wird im Übrigen auch nicht verhindert durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, nur um das mal nebenbei zu sagen, weil das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz im Mietrecht nur greift für größere Gesellschaften, also für Vermieter, die mehr als 50 Wohnungen vermieten. Ich kann mich jetzt nicht festlegen, ob mindestens 50 oder mehr als, aber jedenfalls um die 50, sagen wir mal. Also entweder 50 oder 51. So. Von Politik und Recht gehen darüber hinaus eine Reihe mittelbarer Diskriminierungen aus, gerade auch von dem, was die Juristen symbolische Gesetzgebung nennen. Auch da will ich Ihnen ein paar Beispiele nennen. Ich vermute einfach mal, ohne dass ich irgendjemanden hier eine Meinung aufzwängen möchte, ich vermute einfach mal, dass es hier in dem Saal keine nennenswerte Anzahl von Befürwortern der Zwangsehe gibt. Wir sind uns wahrscheinlich alle darin einig, dass, weitgehend darin einig, muss immer vorsichtig sein in einer pluralen Gesellschaft, weitgehend darin einig, dass der Versuch, andere Menschen dazu zu zwingen, eine Ehe einzugehen mit jemandem, mit dem sie keine Ehe eingehen wollen, eine Straftat ist, die bestraft gehört. Vollkommen klar. Und dass das natürlich auch familienrechtliche Konsequenzen haben muss, dass so eine Ehe aufhebbar ist, dass man sich ja nicht scheiden lassen muss, sondern dass sie aufgehoben wird durch ein Gericht. Vollkommen klar. Das ist so und das war auch schon immer so. Strafrechtlich wurde das verfolgt als besonders schwerer Fall der Nötigung. Im Jahre 2011 allerdings hat die Bundesregierung eine tolle Idee gehabt. Sie hat gesagt, wir machen ein Gesetz zur Bestrafung der Zwangsverheiratung. Und sie haben einen Paragraphen 237 Strafgesetzbuch geschaffen, in dem genau das Gleiche steht, was vorher auch schon in der anderen Vorschrift, da war es Paragraph 240 Absatz 1, Entschuldigung, Absatz 4, Nummer 1, nur dass dann eben nicht stand Nötigung, sondern Zwangsverheiratung. Und es gibt da wie immer eine amtliche Begründung dafür und die amtliche Begründung lautet, dass die Zwangsverheiratung stärker als bisher als strafwürdiges Unrecht geächtet werden soll. Dann habe ich mir große Mühe gegeben, in den polizeilichen Kriminalstatistiken und in den Dateien, in denen Urteile abgespeichert sind, eine zu finden, wie viele Straftaten der Zwangsverheiratung es gegeben hat. Bisher keine einzige. Ja. Das ist also nicht der Zweck dieser Vorschrift gewesen, sie anzuwenden, sondern der Zweck dieser Vorschrift war offensichtlich im allgemeinen Bewusstsein der Bürger einzuspeisen, dass es bestimmte Ethnien, Türken etwa, und bestimmte Religionen, den Islam etwa, gibt, in denen Zwangsverheiratung offensichtlich ein offensichtlich so gravierendes Problem ist, dass der deutsche Gesetzgeber gezwungen ist, einzugreifen. Ähnliches wird man bei vielen anderen Akten der symbolischen Gesetzgebung feststellen können. Beispielsweise gibt es im Aufenthaltsgesetz einen Paragraphen 58a, das ist die Abschiebeanordnung. Was haben wir damals, als dieses Gesetz erlassen wurde, über die Abschiebeanordnung gestritten? Weil es geht also in dieser Abschiebeanordnung darum, dass Menschen ohne vorherige Anhörung, ohne Androhungen und alles Mögliche sofort abgeschoben werden können, wenn eine auf Tatsachen gestützte Prognose besteht, dass sie terroristische oder andere Aktivitäten entfalten könnten, jedenfalls Aktivitäten, die die Sicherheit der Bundesrepublik tangieren. Dieses eine auf Tatsachen gestützte Prognose, wir haben gesagt, unter rechtsstaatlichen Aspekten ist doch so etwas überhaupt nicht möglich. Der Grundsatz der Unschuldsvermutung, der Präsumption der Unschuld ist ja ausgehebelt. Der Legalitätsgrundsatz ist ja ausgehebelt. Also wenn ein Straftatverdacht ist, muss der doch auch durch die Justiz untersucht werden. Kann man doch nicht einfach raustun, diesen Menschen. Das alles hat nichts genützt. Diese Vorschrift ist gekommen. Sie ist seit 2005 im Gesetz. Juristen rechnen nicht gut, aber ich glaube, es sind 8 Jahre seitdem vergangen. Und sie ist exakt einmal angewendet worden, wohl gegen einen algerischen Bürger im Jahre 2006, also auch schon wieder eine ganze Weile her. Und zwar auf eine Art und Weise, dass es nicht zu einer gerichtlichen Nachprüfung dieser Abschiebeanordnung kam. Das heißt, wir haben bis zum heutigen Zeitpunkt nach 8 Jahren kein einziges Gerichtsurteil, das die materiellen Voraussetzungen dieser Abschiebeanordnung in irgendeiner Weise mal untersuchen würde. Ja, das Ziel ist auch hier natürlich klar. Es soll vermittelt werden, dass es offensichtlich dass offensichtlich von Ausländern eine besondere und mithin auch eine größere Gefahr ausgeht als von allen anderen, also speziell eben von Inländern. Ich hatte vorhin davon gesprochen, dass Ausländern politische Tätigkeit ausdrücklich erlaubt ist. Diese Formulierung, während sie für Einheimische, für deutsche Staatsbürger selbstverständlich ist, diese Formulierung hat natürlich einen bestimmten Hintergrund, weil das ist nur der Satz 1 dieses Paragraphen 47. Es geht dann weiter in dieser Vorschrift, dann sagt, unter welchen Voraussetzungen sie eben nicht erlaubt ist. Und sie ist insbesondere dann nicht erlaubt, wenn bei der politischen Tätigkeit Gewalt angewendet werden soll, wenn die Befürchtung steht, dass Anschläge verübt werden, dass man sich mit der politischen Betätigung in einen Gegensatz zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung begibt oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet. Die Frage ist, wäre das den Deutschen erlaubt? Vermutlich auch nicht. Warum also diese Sondervorschrift für Ausländer, um zu vermitteln, sie sind anders, sie sind möglicherweise gefährlicher, jedenfalls anders. Man muss sich da bremsen, denn die Beispiele ließen sich durch die gesamte Rechtsordnung hindurch nahezu beliebig verlängern. Die Diskriminierungstatbestände verdichten sich dann im Rechtsalltag zu dem, was man auch als institutionellen Rassismus bezeichnen könnte. Der Bundesminister des Inneren, Herr Friedrich beispielsweise, möchte Regelungen für Migranten aus den EU-Staaten Rumänien und Bulgarien, die so funktionieren sollen, ich zitiere das wörtlich, wenn die dann irgendwo aufgegriffen werden, dann kann man ohne großes Federlesens sie wieder rausschmeißen, und das ist dann das Entscheidende. Ich habe mich zunächst erstmal gefragt, ob in dieser Tonlage der Herr Bundesinnenminister auch sprechen würde über Menschen, die Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben oder über Menschen, die Parteivermögen veruntreut haben oder die Spenden illegal angenommen haben. Ich unterstelle ihm nicht, dass er das billigt, Aber ich bin mir sicher, dass er einen anderen Ton treffen würde, wenn er darüber reden würde. Die Frage ist, kann man und wie lange kann man ungestraft in Deutschland über bestimmte Menschengruppen, über Angehörige bestimmter Ethnien so sprechen? Worum geht es unter rechtlichem Aspekt? Vor allem um eine andere Rechtskultur. Womit wir es hier zu tun haben, ist eine Gesellschaft, in der knapp 20%, genau sollen es 19,5% sein, über einen sogenannten Migrationshintergrund verfügen, also jeder Fünfte. Eine Gesellschaft, in der knapp 8%, genau sind es 7,9%, nicht deutsche Bürger leben. Das ist nahezu jeder Zwölfte. Circa 4,6 Millionen Menschen in Deutschland haben türkische Wurzeln, also sowohl Eingebürgerte als auch türkische Staatsbürger. In einer Stadt wie Berlin leben über 500.000 nichtdeutsche Bewohner aus 186 Staaten. Wenn auf diesem Hintergrund Rechtsansprüche ethnisch-kulturell differenzierter Akteure formuliert werden, etwa zum Thema Moscheebau oder zum Thema Befreiung vom koedukativen Sportunterricht, wenn solche Ansprüche formuliert würden, etwa auf dem Hintergrund von Artikel 4 Grundgesetz, Freiheit der Religionsausübung, dann kann man damit darauf auf zweierlei Wegen reagieren. Einmal durch eine normative Aufrüstung von der Integrationsverpflichtung bis hin zu Ausweisungstatbeständen. Das Risiko derartiger Interventionen besteht freilich in einer möglichen Abkapselung und Verweigerung. Der andere Weg ist im Wesentlichen ein verfahrenstechnisch persuasiver Weg. Über prozessuale Arrangements könnten dann Shared Understandings, gemeinsame Überzeugungen generiert werden. Conditio sine qua non ist hierfür die Anerkennung des anderen in seiner Andersartigkeit, in seiner Differenz, so wie ja auch ich der andere für den anderen bin. Möglicherweise haben wir hier es zu tun mit einer neuen, hinlänglich tragfähigen Grundlage für ein angemessenes Menschenrechtskonzept. Sie merken, ich beginne damit, den Bogen zu schlagen und damit auch zum Ende zu kommen. Es versteht sich, dass hierfür die Alltagsdiskriminierung und der Alltagsrassismus im öffentlichen Bewusstsein wie auch in Teilen des Rechtsstabes nicht mehr als Kavaliersdelikt hingenommen werden kann. Heute darf niemand mehr ungestraft sagen, Schwule raus. Wann wird der Zeitpunkt kommen, wo ein derartiges Reden auch über Migranten und Flüchtlinge und Menschen erkennbar anderen ethnischen Hintergrundes sozusagen ein gesellschaftliches No-Go wird? Wann ist die Aufgeregtheit über Herrn Friedrichs Worte greifen, raustun, ohne Federlesens, so groß wie über Herrn Brüderles weinselige Entgleisungen? Das Entscheidende aber ist, dass niemand mehr wegen seiner Staatsbürgerschaft diskriminiert werden darf. Dieses Diskriminierungsverbot gehört in Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz und in Artikel 1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Niemand darf wegen seiner Staatsbürgerschaft diskriminiert werden. Das Staatsangehörigkeitsrecht muss endlich von seinem völkischen Mythos befreit werden. Mehr als 100.000 oder mehrere 100.000 türkisch-deutsche Jugendlichen müssen sich in den nächsten Monaten entscheiden, ob sie künftig die deutsche oder die türkische Staatsbürgerschaft behalten wollen. Ich finde, das wäre ein guter Anlass, den Optionszwang, der schon längst an der Realität vorbeigeht, abzuschaffen. Das wäre immerhin ein, nebenbei gesagt, wichtiger Schritt, den Double Talk des Zuwanderungsrechts zu beenden. Dankeschön. So einigermaßen. Gut, also ich spiele mal wieder Eisbrecher wie immer, aber nur um dem Publikum etwas mehr Zeit zu geben, seine eigenen Fragen nachzudenken. Herr Wiedert, ganz herzlichen Dank. Ich fand, das waren ungeheuer klare und in dem Sinne wunderbar sehr wichtige Worte, auf dass wir sie häufiger in diesem Land hören. Meine Frage ist die, viele reife westliche Demokratien nehmen für sich in Anspruch und eine Verfassungsgerichtsbarkeit zu haben, die zumindest teilweise kontramajoritär entscheidet. Also insbesondere auch in Gemengelagen, in denen es relativ eindeutige, wenn auch vielleicht oberflächlich, aber dennoch eindeutige gesellschaftliche Majoritätenkonsense zu geben scheint, gegebenenfalls dann dagegen zu gehen, wenn hier ganz klar Menschenwürde auf dem Spiel steht. Warum toleriert oder hat über die Jahre hinweg unser Bundesverfassungsgericht diese Praktiken letztlich doch toleriert, wenn es sie, wie Sie erwähnten, vielleicht auch am Rande immer mal hier und da beschnitten hat, aber im Großen und Ganzen scheinen wir das doch hier mit einem doch sehr unmenschlich, insbesondere im Hinblick auf die deutsche Geschichte, Regime zu tun zu haben. Und es verwundert, dass ein Gericht, das durchaus international hochgehalten wird als eines, das in vielen anderen Dingen auch sehr progressiv beziehungsweise nach vorne schauend entschieden hat. Warum in diesem Bereich haben wir hier keine großen Grundsatzentscheidungen gesehen bisher? Ja. Also zunächst einmal bedanke ich mich für diese Einschätzung des Bundesverfassungsgerichts, der ich mich unbedingt anschließen möchte. Ich werde jetzt hier nicht in eine Schelte des Bundesverfassungsgerichts verfallen, weil ich wirklich der Meinung bin, dass das Bundesverfassungsgericht ein Segen für dieses Land ist und dass es dringend erfunden werden müsste, wenn es es nicht gäbe. In der Tat ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht sozusagen vielleicht auch einfach nur, weil es sich nicht dem Wählerwillen stellen muss, da eine Unabhängigkeit auch gerade von der Politik entwickelt hat und sich natürlich berufen kann auf ein Ansehen, auf ein Prestige auch in der Bevölkerung, dass es ihm ermöglicht, die eine oder andere Entscheidung zu treffen, die Politiker vermutlich zur Weißglut bringt. Ja, die Entscheidung zum Asylverfahrensgesetz ist ja eine solche. Herr Friedrich, der Innenminister Friedrich, hat diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts damals so kommentiert, mit den Worten kommentiert, jetzt werden wir noch mehr Asylanten bekommen. Ja, das war sein Kommentar. Nicht besonders elaboriert, auch sagen wir mal von mittlerem intellektuellen Niveau, aber es war eben sein Kommentar. Warum hat das Bundesverfassungsgericht nicht eher, nicht schon bei anderer Gelegenheit entschieden? Dafür gibt es zwei Gründe. Der eine Grund ist der, dass die Dinge natürlich zum Bundesverfassungsgericht kommen müssen, damit es entscheiden kann. Und zum anderen ist es gerade im Verfassungsrecht natürlich so, dass wir eben dem Verfassungstext viele Dinge nicht entnehmen können, die die Verfassungsrichter und die Verfassungsrechtler in ihnen lesen. Will sagen, das hängt zusammen mit dem Vorverständnis, dem, was der Jurist Josef Esser als das Vorverständnis der Richter bezeichnet hat. Und in diesem Zusammenhang, gerade weil es auch eine Veranstaltung der Böll-Stiftung ist, kann man auch vielleicht ruhig mal darauf hinweisen, dass mittlerweile, nun, ich glaube, im Moment sind es zwei Verfassungsrichter, beziehungsweise eine Verfassungsrichterin und ein Verfassungsrichter sind, die also auch von den Grünen da mit reingebracht worden sind, auf grünem Ticket da sozusagen sind und sicherlich da auch für den einen oder anderen Lufthauch zumindest gesorgt haben. Das soll aber keine Abqualifizierung der anderen Richter bedeuten, überhaupt nicht. Aber ich denke, es hat tatsächlich etwas mit dem zu tun, was wir Vorverständnis oder was Josef Esser als Vorverständnis bezeichnet hat, das sich in den letzten Jahren gewandelt hat. Das Bundesverfassungsgericht hatte im Zusammenhang mit dem Thema Flucht und Migration seinen erkennbaren Tiefpunkt im Jahre 1994 mit der Entscheidung zum Asylrecht, zur Grundgesetzänderung, war ja vorher Artikel 16 Absatz 3, das sind die meisten von Ihnen zu jung, um sich noch zu entsinnen. Es gab mal eine Vorschrift im Grundgesetz, das war der Artikel 16 Absatz 3, der lautete, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Punkt. Als das geändert wurde, hat mich meine Kollegin, Politikwissenschaftlerin an der Fakultät gebeten, mir mal die neue Fassung zu zeigen. Und die Neufassung, das ist jetzt Artikel 16a, die meisten von Ihnen werden es wissen, ich habe es ihr gezeigt, sie sagt, nee, ich will nicht die Kommentierung sehen, ich will das Gesetz sehen. Ich sage, das ist das Gesetz. Dann sagte sie zu mir, dann sag mir mal ganz kurz, was drin steht. Sag ich, hier steht drin, politisch Verfolgte genießen Asylrecht, aber nicht bei uns. Das ist der Inhalt des 16a jetzt, ne? Weil das wissen Sie ja wahrscheinlich, man muss mit dem Fallschirm abspringen oder mit dem U-Boot hier irgendwie reinkommen, gescheit einen Asylantrag stellen zu können. Und dass das Bundesverfassungsgericht das mitgemacht hat, das halte ich, um das Mindeste zu sagen, für höchst bedauerlich. Aber gleichzeitig muss ich darauf verweisen, natürlich, dass es damals schon mindestens, wenn ich recht mich entsinne, ich war jetzt auf die Frage natürlich nicht gefasst am Bundesverfassungsgericht, wenn ich mich recht entsinne, mindestens drei Richter, also ich glaube, es waren Jutta Limbach, die damalige Präsidentin, Wolfgang Böckenförde und der Richter Sommer, wenn ich nicht irre, es kann auch noch ein vierter gewesen sein, weiß ich nicht, die ein abweichendes Votum gegeben haben und in diesem abweichenden Votum ihre Kollegen maßgenommen haben, dass die rot geworden sein müssen. Ja, also Richter, die dem Bundesverfassungsgericht sozusagen Verfassungsbruch, mehr oder weniger, da in ihr abweichendes Votum reingeschrieben haben. Also, ich will sagen, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bleibt weiterhin eine große Hoffnung. Also mir ist noch eine Frage eingefallen. Ich weiß nicht, ob das in Ihren Bereich fällt, aber ich mache mir gerade Gedanken über die Gesellschaft. Das ist nicht mehr die Gesellschaft von vor 60 Jahren oder 70 Jahren. Es ist nicht die Gesellschaft, die während der Gründung dieser Republik existiert hat oder auch während der Vereinigung der zwei Staaten. Und es ist eine ganz differenzierte Gesellschaft. Und ich frage mich, ob es nicht Sinn machen würde, mit der Einbeziehung der verschiedenen Bevölkerungsteile eine neue Verfassung zu geben und sozusagen die Verfassung zu erneuern, vielleicht zu verfrischen oder weiß ich nicht, ob das nicht nochmal Sinn machen würde. Also auf jeden Fall, ob neue Verfassung oder nicht, ist wahrscheinlich gar nicht so sehr der Punkt, sondern die Verfassungsdiskussion. Es wäre eben ein guter Anlass, eine Verfassungsdiskussion zu führen. Und das ist ja genau das, darauf spielen Sie, glaube ich, auch ein bisschen an, das ist ja genau das, was 1990 eben nicht wirklich geführt worden ist. Diese Verfassungsdiskussion ist am Roten Tisch der DDR begonnen worden und ist dann doch ziemlich stark im Sande verlaufen. Es gab zwar ein kleines Verfassungsreformchen dann noch im Ergebnis, ein paar Veränderungen. Also diese Verfassungsdiskussion zu führen, das macht eigentlich permanent Sinn. Ja? Anlässe könnten dafür natürlich geschaffen werden. Ansonsten ist es so, es ist nicht die gleiche Gesellschaft, das ist richtig und es ist auch Gott sei Dank so, dass es nicht die gleiche Gesellschaft ist, aber welche Gesellschaft es ist, nun tatsächlich, das wissen wir immer erst später, wir denken da an Hegel und seine Eule der Minerva, die ihren Flug erst in der Dämmerung beginnt. Das heißt also, wir wissen, wenn wir uns heute sozialtheoretisch mit diesen Fragen beschäftigen, ich sag mal, transkulturelle Existenzen, so nur mal so als Stichwort, wissen wir nie so genau, in welch starkem Maße wir über Projektionen sprechen und in welchem starken Maße wir über gesellschaftliche Realitäten sprechen. Wir sind da auch erst am Anfang der Forschung, zumal in Deutschland. In anderen Ländern, wo es da natürlich auch mehr empirisches Material gibt, Großbritannien oder so, ist man da natürlich ein Stück weiter. Das sind diese Entwicklungen. Wenn diese Entwicklungen stattfinden, dann da habe ich so ein sehr pragmatisches Rechtsverständnis, so ein soziologisches Rechtsverständnis, dann wird, das, auch das sagte Hegel, das Recht auf Dauer nicht der List der Vernunft ausweichen können. Ja, das heißt also, die Wirklichkeit selbst wird zu dem einen oder anderen hindrängen. Ich habe Ihnen einige ich habe Ihnen das Beispiel der Homosexuellen gegeben. Das klassische Beispiel ist natürlich die Diskussion zur Frauenemanzipation. Ja, das ist heute schon fast ein Kein-Thema mehr. Ja, also egal, wie man das jetzt bewertet, also ob man bestimmte Werbekampagnen eher so bewertet, wie Alice Schwarzer es tut, oder ob man das anders macht, oder ob man sich gar nicht drum kümmert. Das Thema als solches ist überhaupt nicht mehr gesellschaftlich in Frage gestellt. Und genauso denke ich mir, wird es, aber ich bin ja Professor und nicht Wahrsager, vielleicht in 20 Jahren, vielleicht in 30 Jahren überhaupt kein Thema mehr sein, eine Gesellschaft zwischen Staatsbürgern und Nichtstaatsbürgern einzuteilen. Sie hatten ja vorhin gesagt, dass Sie vor 7 oder 8 Jahren bestimmte Gesetze gab, die nie angebracht wurden oder nie wirklich Sinn gemacht haben. Können Sie auf diese Gesetze nochmal ganz kurz eingehen? Ich meine, wer hat Interesse daran, solche Gesetze Das gibt's übrigens, das muss man ganz klar sagen, das gibt's nicht nur jetzt im Bereich des Zuwanderungsrechts, das gibt's im Bereich des Strafrechts, Sexualstrafrecht, Sicherungsverwahrung, und überall gibt es diese symbolische Gesetzgebung, Jugendstrafrecht, sehr, sehr viel symbolische Gesetzgebung. Das muss man einfach wissen. Ja? Wenn ein Bundeskanzler, an den können Sie sich auch noch entsinnen, das ist der Vorgänger von der Frau Merkel gewesen, wenn so ein Mensch, der Rechtsanwalt ist und bestimmt kein Dummer ist, wenn so ein Mensch sagt, über Sexualstraftäter wegsperren, und zwar für immer, dann weißt du, das ist Kalkül, und solches Kalkül wird mitunter dann umgesetzt in Gesetzgebung. Wie gesagt, symbolische Gesetzgebung, die dem Machterhalt dient, die der Erreichung anderer politischer Ziele dient. Ich habe versucht, das deutlich zu machen. Beim Zuwanderungsrecht habe ich jetzt ganz speziell, weil Sie sagen, also Gesetze, die seit 8 Jahren gelten, habe ich ganz speziell auf den Paragraphen 58a verwiesen, die Abschiebungsanordnung, die also nie zur Anwendung kommt. Man könnte aber auch diesen ganzen Bereich der Abschiebung, der normalen Abschiebung mit besprechen, der zwar zur Anwendung kommt, aber viel, viel seltener als das ursprünglich sozusagen angedacht war. Man könnte diese Antiterrorgesetzgebung des Otto Schilly, den Älteren noch bekannt als der rosa-rote Kanter, nennen, der damals den berühmten Otto-Katalog aufgestellt hat, also eine Reihe von Antiterrorgesetzen, die alle völlig im Sande verlaufen sind. Vielleicht hat er in diesem Falle sogar gedacht, dass sie was bringen. Die bringen aber nichts, weil du Hassprediger erstmal verstehen können musst. Dazu musst du erstmal die Sprache verstehen. Nicht jeder im Verfassungsschutz kann Arabisch oder Türkisch. Dann musst du in der Moschee drin sitzen, und das ist relativ schwierig. Also es ist absolut im Sande verlaufen. Das sind die, die ich da genannt habe. Diese Vorschrift zur Bestrafung der Zwangsverheiratung, die ist jüngeren Datums, die ist aus dem Jahre, wenn ich es richtig jetzt erinnere, 2011, oder es kann auch 2012 gewesen sein, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, 2011 war es, genau, jetzt bin ich mir doch sicher. Aus dem Jahre 2011 ist sie nie zur Anwendung gekommen. Ich hatte Ihnen ja gesagt, völlig unnötig, aber man bringt in die Diskussion rein das Thema Zwangsverheiratung. Wir alle wissen, dass es das gibt, ja. Aber wir wissen auch, dass es sozusagen keine nennenswerte Rolle spielt. Weder in dieser Gesellschaft noch in vermeintlichen oder tatsächlichen Parallelgesellschaften. Es kommt vor. Ja? Aber es ist eben ein guter Anlass, um zu zeigen, die Türken oder die Moslems. Ja? Andere Beispiele, wie man also jetzt außerhalb der, aber der der Gesetzgebung, aber auch symbolische Akte sind diese Islamkonferenzen, die der Innenminister da abhält. Ja, einerseits will er damit Verständigungen signalisieren, andererseits thematisiert er eine Frage, nämlich die Sicherheit. Ja, und auch das hat natürlich eine symbolische Bedeutung. Also das können Sie auch gerne mal vielleicht nicht unbedingt mit dem Juristen, sondern also mit dem Juristen natürlich auch, weil symbolische Gesetzgebung gibt's überall, aber es gibt, denke ich, auch wirklich eine symbolische Politik. Ja? Denken Sie nur an die Obama-Rede, die war voll von Symbolen. Vielleicht können Sie das mit Ihren Professoren auch vor Ort noch diskutieren, mit Ihren Professoren der Politikwissenschaft, mal diese Frage. Welche Funktion hat das? Was bringt das? Ja? Weil so rein so ganz nüchtern betrachtet denkt man, das kann doch nicht viel bringen. Aber das hat sehr, sehr starke Wirkungen. Wie gesagt, also die diese rechtliche Diskriminierung oder das Problem ist nicht auf die rechtliche Diskriminierung beschränkt, sondern von der rechtlichen Diskriminierung erweitert sich ein gesellschaftlicher Diskriminierungstatbestand. Und das ist das Problem. Sie können das auch sehr, sehr gut, wenn Sie dazu Forschungsarbeit mal machen wollen, anhand der Wellenbewegungen, der politischen Wellenbewegungen und der Wellenbewegungen in der Bevölkerung, im öffentlichen Bewusstsein nach 1990 aus den gegebenen Anlässen, Mölln, Hoyerswerda, Rostock-Lichterhagen und so machen, wie da also Politik und politische Verlautbarungen und Aktivitäten der Bevölkerung und Ansichten Hand in Hand gehen.